okay. Ich hab keine Zeit für dich, ich bin als Businessman aktiv. In deiner Crew gibt's mehr Kinder als in Disneyland Paris, Nigga. Ich bin in meines der King, du bist ein kleines Kind aus der kleinen Stadt Bingen und willst mich ungespitzt in den Boden jagen. Doch ich schlag dich, bis dein Kind zerbricht, so wie Porzellan, ja. Es ist der große Kollege, du bist ekelhaft, du trägst enge Hosen aus Leder. Ich mach ein Drive-By und dein Team hält die Button. Wie beim Weisheitstanz ziehen, ich schieße Hoes tot, ich bin Killer wie Cam. Schieß Fotos von mir und nenn dich Killer mit Cam. Ich bin Pimp und ein Star, deine Parts sind eine Qual für jedes Sinnesorgan. Wie Klingelton-Stars, ein MC zu sein ist ein Wunschtraum, dennoch wird er niemals erfüllt, wie eine Kunstausstellung, Digga.